über Deutschland. Ein Sturm zieht aus. Ja, ja. Es wird dunkel über Deutschland. Ein Sturm zieht auf. Ich hab schon mal gesagt, mit mir ficken geht mal gar nicht. Unantastbar, unfickbar. Ja, ja, Sharky ist am Start, Bitch. Mach es richtig, hab das Business hier verstanden. Hol mir Hennessy auf die Privacy, hast du verstanden? Bring mir Remy, mehr Remy, bring mir Remy, es wird eklig. Deutsche Rapper reden zu viel, ich mach straightes Business. Sie haben mich ausgelacht, ich hab einfach draufgekackt, denn im Endeffekt hab ich mir noch nie irgendwas draus gemacht. Ja, sie wollten alle wirklich mit mir fronten. Doch merkt schnell, es gibt einfach keinen Kommen. Führ ein Leben fernab von eurem Kommen. Denn auf meinem Konto stapeln sich Werbe von Scheine. Immer noch der gleiche, weißt du, wie ich meine. Guck mich an, was ich am Tag hier so zerreiße. Immer wieder bin ich nur noch am Aufnehmen. Ihr habt echt gedacht, ihr führt wirklich ein besseres Leben. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Bombay Gin in meinem Glas. Nee, macht Spaß. Immer noch als wär ich Bugatti, ich geb Gas. Alle haben gesagt, nein, aus dir wird nie was. Und heute, wer hat mehr verdient, du Spaß? Halt den Ball flach, wer sitzt denn im Maybach? Guck mich mal kurz an und du fährst immer noch nen Dreirad. Ich bin immer noch der Meister, geh nach oben auf der Karriereleiter. Und ihr kleinen Pisser seid alle gescheitert. Aber ihr wolltet ja Sturm sehen. Nein, ha, ich kann euch immer noch nicht mit dem Sturm sehen. Was für Feuer, ich puste es aus mit dem Sturm, den ich leg. Ey, das hier ist ein Wirbelsturm, nur damit ihr das versteht. Wer macht so viel, wer riskiert und wer macht mehr? Keiner, ich seh euch nur scheitern, ist doch wirklich gar nicht fair. Mein ich, es ist einfach kinderleichte Bitches. Ich hände das allein zur straightest Business. Ja, bestimmt, ihr seid leider am Verlieren, ich am Gewinn. Bleibe King, für euch macht das hier keinen Sinn. Guck mich an und guck dich dann an. Ich steh gerade vor dem Spiegel. Du wie ein gebrochener Mann. Ich feier montags wie sonntags. Ja, mein Leben läuft geil. So hart. Alles was ich mach ist Trap Shit ähnlich. Alles was du machst ist einfach nur dämlich. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. We'll be right back.